Ich wollte einen Intro, aber ich fall lieber unmittelbar mit der Tür ins Haus. Deutscher Hip-Hop sammelt jetzt sein letztes bisschen Würde auf. Das Leben ist ein Hürdenlauf, wehrt hier die Ausdauer. Ja, wir werden draus schlauer, aber das Gefühl geht raus. Ich liege zauflauer, 24-7 Freund. Sie nimmt die Fackel in die Luft, ihr wisst es, das ist 7-9. Ach was, für mich ist es Fastnacht. Ich mach ein Bombenalbum, aber scheiß auf den Absatz. Alles umsonst, was für ein wundervoller Tag hier. Lass dir das Herz gegen Vernunft, was soll ich sagen? Ich bin freier Mitarbeiter, wie könnte ich scheitern? Ich geh einfach weiter, mach mein Ding, egal, man fuck it. Ich bin jung genug, um diesen Blödsinn durchzuziehen. Ich und mein Team haben mir ne Spiel hier außer frei, wir nix verdient. Ich bin schlau genug, mich nicht auf andere zu verlassen. Ihr wart Hip-Hop, aber jetzt wird euch das Ganze zu erwachsen. Ich könnte sagen, ich bin back, doch willkommen zurück. Ich war im Grunde gar nicht weg, doch willkommen zurück. Und das hier ist alles umsonst, Mann. Willkommen zurück, ich bitte, ich hör dir diese Songs an. Willkommen zurück, zurück im Wahnsinn. Das Leben ist ein Casting, bis wir alle am Arsch sind. Alles umsonst, doch ich spüre, wie der Fahrt will. Ich kann's nicht lassen und muss weiter Platten auf den Markt bringen. Und schau, wie diese Hip-Hop-Puristen Hip-Hop such ich den Shit, ich will nicht drüber reden. Will nicht überlegen, wer jetzt wem an den Schuh pisst. Will nur weiter ackern, bis mein Album in der Juice ist. Alles ist gut, ich mach es auf meine Art. Wahrscheinlich nimmt es keiner wahr, weißt du, was ein Move ist? Ich schreib mit meinem Blues, doch ich will kein Nerd werden. Ich will keine Moves machen, ich will nur gehört werden. Also hört her, stell das Mikro an. Sie unterstellen mir Ignoranz, doch komm nie voran. Alle mies verkrampft, ich zeige kleinen karierten Spießern, was ein Kreis ist. Der Beat verdampft, du hängst den Takt um im Park rum. Ich bin am Start und steiger so jetzt weiter die Erwartung. End one, legt euch in den Sack, Jungs. Ich schreib mein Part, der knallt verdammt und stell den ganzen Markt. Ich will sagen, ich bin back, doch willkommen zurück. Ich war im Grunde gar nicht weg, doch willkommen zurück. Und das hier ist alles umsonst, Mann. Willkommen zurück, ich bitte, ich hör dir die.